Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Hilft es oder hilft es nicht? Über die Wirksamkeit des Medikaments Baclofen bei Alkoholsucht streiten Experten seit Jahren. Immer wieder berichten Betroffene von Wunderheilungen durch das Medikament, das ursprünglich eigentlich zur Behandlung von Multipler Sklerose entwickelt wurde. Empirische Beweise sind rar. Eine offizielle Zulassung war bislang nicht möglich. Auf dem Kongress der Internationalen Gesellschaft für biomedizinische Erforschung von Alkoholismus in Berlin sind am Wochenende gleich mehrere Studien zu Baclofen vorgestellt worden. Annike Meyer war dort und berichtet. Es soll unstillbares Verlangen nach Alkohol quasi in Luft auflösen. Baclofen, Beiname die Wunderpille. Und auch wenn Wissenschaftler und Ärzte in aller Regel nicht an Wunder glauben, gab es so einige, die den Vortragssaal mit einem langen Gesicht verließen. 4 Studien zur Wirksamkeit von Baclofen waren vorgestellt worden. Ihre Ergebnisse hätten kaum unterschiedlicher sein können. Von voller Erfolg bis total wirkungslos war alles dabei. Am größten war die Überraschung über das Ergebnis der Untersuchung, die von dem französischen Pharmaunternehmen Ethypharm als Zulassungsstudie geplant war. Studienleiter Michel Renaud. Das eigentliche Ziel, die Abstinenz, wurde nicht erreicht. Sowohl in der Placebo- als auch in der Baclofen-Gruppe waren in 6 Monaten nur 10% abstinent geblieben. So kleine Zahlen haben wir bei keiner Studie, nirgendwo auf der Welt, je gesehen. Eine kleinere Studie aus Deutschland hatte dagegen schon letztes Jahr von einem großen Erfolg durch Baclofen beim Abstinenzerhalt berichtet. 68% der Teilnehmer blieben mit dem Medikament trocken. Unter denen, die Placebo nahmen, gelang das nur 23%. Ich denke, diese Unterschiede haben mit der Erwartung und dem kulturellen Kontext zu tun. In Frankreich sind es die Patienten, die diese Behandlung fordern. Viele denken, mit Baclofen können sie wieder normal Alkohol trinken. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht, eine Abstinenzstudie durchzuführen. Nirgendwo hat Baclofen eine solche Blitzkarriere gemacht wie in Frankreich. Dort ist das Mittel allein aufgrund des Drängens von Betroffenen und ihren behandelnden Ärzten von der Arzneimittelbehörde temporär zugelassen worden. Dass der großartige Ruf des Mittels als Suchtbremse nicht ganz unbegründet ist, belegen die Ergebnisse der 2. großen Studie aus Frankreich. Studienleiter Philippe Jury. The primary endpoint is the main daily consumption. Wir haben als Erfolg gewertet, wenn ein Patient während 12 Monaten entweder abstinent war oder Alkohol in der Menge getrunken hat, die von der WHO als verträglich eingestuft wird. In unseren Ergebnissen fanden wir, dass von 162 Patienten mit Baclofen 56,8% erfolgreich behandelt wurden. In der gleich großen Placebo-Gruppe waren es 36,5%. Betrachtet man statt der trockenen Tage die Menge getrunkenen Alkohols, zeigt sich auch in den Daten von Michel Renaud ein Effekt. Die Baclofen-Gruppe reduzierte ihre Trinkmenge um etwa die Hälfte, von durchschnittlich 12 Gläsern Wein am Tag auf 6. Unter Placebo waren es gut 7 Gläser. Für Rainer Spannagel, Professor für Psychopharmakologie an der Uni Heidelberg, ein Hinweis darauf, dass es sich lohnt, die Definition davon, was wirksam ist, grundsätzlich offener zu fassen. Man muss natürlich schon auch einen paradigmatischen Shift, wie man die Sache angeht, ein bisschen betrachten. Es ist einfach für viele Patienten sinnvoll, sie an die Abstinenz langsam ranzuführen. Baclofen ist ein Medikament, was aller Wahrscheinlichkeit nach hilft. Wenn ein Trinktag kommt, dann trinken einfach deutlich weniger. Und das ist schon mal eine riesige Hilfe. Und obwohl die erhofften klaren Verhältnisse ausbleiben, viele Suchtforscher und immer mehr Ärzte sind vom Nutzen von Baclofen überzeugt. Auch die Ziele des Pharmaunternehmens Ethypharm, das die Rechte an 2 der 4 Studien besitzt, bleiben unverändert. Der Konzern will unter dem Namen Xöka eine Zulassung von Baclofen für die Behandlung von Alkoholismus zunächst in Frankreich, später europaweit erwirken. Die derzeitige Datenlage macht das Unterfangen zwar schwieriger als ursprünglich gedacht, aber Charlotte Haas, Ressortleiterin bei Ethypharm, gibt sich zuversichtlich. Unser Ziel ist es, vor dem Ende der temporären Zulassung im März ein Dossier zusammenzustellen, sodass die französische Behörde rechtzeitig entscheiden kann. Mit dem Mythos der Wunderpille sollte es nach diesen diversen Studienergebnissen vorbei sein. Ein Hoffnungsträger im Kampf gegen Alkoholabhängigkeit bleibt das umetikettierte Multiple Sklerose-Medikament trotzdem. Wie gut wirkt Baclofen tatsächlich gegen Alkoholsucht? Ein Beitrag von Annike Meyer.